Brief an einen neuen Unterstützer. Mein syrischer Nachbar verbrachte 32 Tage im Hungerstreik. Wenigstens bekam er dann Heizung in seine Zelle und ich in meine, wogegen es zuvor fürchterlich kalt war. Jetzt ist es schön warm. Wie lange wird das anhalten? Wir werden sehen. Der Syrer hat auch endlich, nach 29 Monaten, stellen Sie sich das vor, zum Ende des Monats eine Kautionsanhörung erreicht. Meine eigene Kautionsanhörung wird am 12. Dezember 2003 abgeschlossen werden. Der Richter sagt, er hoffe, vor Ende des alten Jahres eine Entscheidung zu haben, was heißt, dass ich dann fast 11 Monate ohne einen Schuldspruch oder auch nur eine Anklage durch ein kanadisches oder US-Gericht wegen strafbarer Handlung im Gewahrsam gewesen sein werde. Und selbst dann, das hat der Richter vor Gericht offen gesagt, kann der CSIS mich zu jeder Zeit, wenn er über das Sicherheitsrisiko zu meinen Gunsten entscheidet, erneut festnehmen lassen, was den ganzen Vorgang wieder neu anlaufen lassen und weitere Zehntausende von Dollars kosten würde. Ich erwarte durchaus diese Art von Behandlung, da es hauptsächlich Juden sind, die in Kanada heute das Sagen haben. Die meisten kanadischen Politiker sind solch feige, prinzipienlose Handlanger, dass sie sich ein Bein ausreißen, um jeden Wink und Wunsch dieser jüdischen Lobbyisten zu erfüllen. Darum mache ich mir auch nichts vor, hier bald herauszukommen, weil ich den talmudischen, alttestamentarischen Hass kenne, der diese Leute motiviert und antreibt. Ich habe ihn seit 40 Jahren ständig zu spüren bekommen. Ich weiß, dass sowohl Paul Fromm und selbst auch Doug Christie bestürzt darüber waren, wie offen und ehrlich ich manche Fragen beantwortet habe. Mag sein, dass sie klüger sind als ich oder schneller denken können. Besonders Doug hat einen äußerst scharfen Verstand. Ich bin kein Dummkopf, aber ich verabscheue all diese juristischen Verfahren. Ich bin wohl mehr der meditative Typ. Ich überlege gern, bevor ich antworte. Aber im Zeugenstand wollen sie sofort antworten, ja oder nein, und das mag ich nicht. Im wirklichen Leben gibt es viele Schattierungen zwischen Schwarz und Weiß. Es tut mir leid, dass ich für Sie eine Enttäuschung bin. Aber die Beantwortung der Fragen, so wie ich das mache, mit viel Offenheit und nach meiner bestmöglichen Erinnerung, ist für das Protokoll der Geschichte. Ich schreibe meine Lebensgeschichte in Handschellen im Gefängnis. Paul und Doug sind Jahrzehnte jünger als ich. Diese Anhörung ist vielleicht für mich die letzte Möglichkeit, für viele kommende Jahre die Niederschrift vor der Geschichte abzuschließen. Denn sollte ich am Ende dieser Zerreißprobe nach Deutschland abgeschoben und dann dort wieder vor Gericht gestellt werden, was mit aller Bestimmtheit geschehen würde, in Deutschland gibt es entgegen der Praxis in allen Rechtsstaaten keine Wort für Wort mitstenografierten Gerichtsprotokolle in Strafverfahren. Sie wurden 1977 abgeschafft. Stellen Sie sich vor, einen Prozess ohne Niederschriften durchzukämpfen oder eine Berufung ohne Protokoll durchzusetzen. Darum will ich hier, wo es Protokolle gibt, vollständige Antworten geben und eine volle Verteidigung leisten. Ich will, dass die Geschichte sich an mich erinnert durch das, was ich tatsächlich gesagt und getan habe. Nicht durch das, was meine Feinde behaupten werden, ich hätte gesagt und getan. Wenn ich einige Menschen um mich herum enttäusche, tut mir das leid. Ich habe sogar mich selbst häufig enttäuscht. Wenn noch etwas Gerechtigkeit und Anstand in Kanada übrig geblieben ist, sollte ich hier herauskommen, zumindest gegen Kaution. Ich sagte dem Richter letzte Woche, dass, wenn ich abgeschoben werden sollte, nachdem vor Gericht all meine rechtlichen Möglichkeiten erschöpft sind, ich willig und ruhig gehen und sogar meine Reise selbst bezahlen werde. Das ist meine Absicht. Warum sollte ich in einem Land bleiben wollen, das sein stolzes, tausendjähriges angelsächsisches Kultur- und Justizerbe derart im Stich gelassen hat, um eine Clique aus dem Ghetto stammender Juden versöhnlich zu stimmen? Kanada ist in fast allem, nur nicht dem Namen nach, ein marxistischer Staat geworden. Unduldsam, abgestumpft, rachgierig und grausam unfair. Ich halte dieser Gesellschaft durch mein Verfahren einen Spiegel vor. Hätte ich keine Kinder und Enkel hier, glaube ich nicht, dass ich geblieben wäre, um weiterzukämpfen. Ich kämpfe nicht nur für meinen Ruf und um die Dinge klarzustellen. Ich hoffe auch, dass ich durch mein Opfer die Ungesetzlichkeit und das Abgleiten in den Irrsinn dieses Landes aufhalten und so meinen Kindern und Nachkommen doch noch das Kanada hinterlassen kann, wohin ich vor fast 50 Jahren auswanderte. Ein Land, das aus hart arbeitenden, ehrlichen und hilfsbereiten Menschen und einer politischen Elite mit weit höheren Standards an Ehrlichkeit und Moral bestand, als diese ausgeflippten, pervertierten und intellektuellen Zwerge, die heute an den kanadischen Steuerzahlern fett werden. Ich bereite mich auf die Gerichtsanhörungen der nächsten Tage vor, die sich mit unserem neuen Antrag befassen, dass der Richter sein Mandat niederlegt, weil er 1989 in einem kritischen Zeitabschnitt, als er als stellvertretender Justizminister für den Geheimdienst verantwortlich war, Dokumente, Anweisungen, Abhörgenehmigungen, Vollmachten zum Öffnen und Kopieren von Post unterschrieben hat, die mich sicher auch zu jener Zeit betrafen. Nun sitzt er zu Gericht über mich und trifft seine Entscheidungen vielleicht anhand des Materials, das durch eben diese seine damaligen Vollmachten entstanden sind. Mein Gefühl sagt mir, wenn die Medien diese Geschichte nicht bald aufgreifen, er einfach voranschreiten wird, wie er es tat, als wir das Thema aufwarfen und Doug Christie einen mündlichen Antrag stellte, mit der Bitte, das Verfahren auszusetzen oder wenigstens sein Amt in diesem Verfahren niederzulegen. Selbst der Staatsanwalt unterstützte Christies Ersuchen, aber der Richter bestätigte erneut seine eigene Unparteilichkeit. Da die Gesetzgebung ausdrücklich eine Berufung gegen seine abschließenden Entscheidungen verbietet, selbst beim höchsten Gericht, ist dies eine offene Einladung, die Rechte des Beklagten rücksichtslos zu missachten. Eines jeden Beklagten, nicht nur meine. Dieses Gesetz wurde durch eine Mehrheit der Parlamentsangehörigen nach dem 11. September 2001 durchgepeitscht, zusammen mit dem Patriot Act in den Vereinigten Staaten. Hysterie, Angst und Hass fegten alle Vorsicht beiseite. Dies ist besonders erstaunlich für mich, weil über 90% der Angehörigen des Parlaments ausgebildete Anwälte sind, genauso wie eine erhebliche Zahl Senatoren. Sie sollten also wesentlich besser ausgeprägte Sinne dafür haben, was rechtens und was nicht rechtens ist. In früheren Fällen stellte ich fest, dass ich viel Geld an Gerichtsgebühren ausgeben musste, um das Zündelverfahren lange genug auszudehnen, damit die Zaungäste geneigt waren, vom Zaun herunterzurutschen und zu meiner Unterstützung in den Ring zu treten. Es war mit den Medien jedes Mal so. Wochen und Wochen des Prozesses mussten vergehen, bevor die New York Times oder die Chicago Tribune endlich einen Reporter schickten und anfingen, über die Sache zu berichten. In jenen Tagen war ich als mein eigener PR-Mann tätig, bombardierte die Medien ständig mit Briefen, Faxen, Anrufen, sogar mit Theaterkarten, die ich an Reporter und Kolumnisten sandte, mit dem herausfordernden Vermerk: Eintritt zum großen Holocaust-Prozess. Nichts dergleichen geschieht nun, soweit ich es wahrnehmen kann. Sehr schade. Diese Art von Suche nach Öffentlichkeit, eine mir unterschobene Mediengeilheit, ist nicht jedermanns Sache. Die meisten Nichtjuden sind zu kultiviert, so etwas zu tun oder große Holzkreuze und richtige Särge durch die Straßen Torontos zum Gerichtsgebäude zu schleppen, so wie ich es tat, um Medienaufmerksamkeit zu wecken. Es sind gerade diese mitten ins Gesicht gerichtete, medienträchtige Auftritte, die mich bei meinen Feinden so verhasst gemacht haben, weil wir den Holocaust-Schwindel wieder und wieder damit aufs Tapet brachten. Die jüdische Führerschaft verstand mich viel besser als unsere Nichtjuden und schätzte viel genauer und schärfer ein, was für eine Art von Gegner sie in mir hatten. Die Deutschen haben es nie verstanden. Sie wissen es immer noch nicht. Was für ein trauriger und geschlagener Haufen. Unsere Stalingrad-Kämpfer würden sich deren Benehmens wegen schämen. Mein erstes Ziel war immer, die anständige Öffentlichkeit zu gewinnen, die wir brauchten. Unter der Voraussetzung, dass kaum eine kritische Presse vorhanden ist, sollten wir nicht erwarten, dass dieser Richter sich zurückzieht und nun, ganz im Gegenteil, wütend, weil er bloßgestellt und in Verlegenheit gebracht wurde, dieses Verfahren zu einem schnellen Schluss antreibt. Im Schatten dieser Kränkungen, glaube ich, haben wir die Dinge für uns selbst schwieriger gemacht. Aber andererseits sind diese Prinzipien der Rechtstradition im politischen und sozialen System des weißen Mannes seit Jahrtausenden Mittel für die angemessene Waffengleichheit vor Gericht. In der Vergangenheit kostete der Kampf, besondere Rechte von Königen und vom Adel zurückzugewinnen, manches Blut und ungezählte Opfer an Verfolgungen und Leiden. Und immer musste es ein beharrliches Aufheizen bis zu einem Flammpunkt geben. Ein Fall von so unerhörtem Unrecht, von solch unglaublichem Missbrauch musste auftreten, um den nötigen Funken zu liefern, Bewegung in das erstarrte Justizwesen zu bringen. Der Dreyfus-Fall in Frankreich war ein solches Ereignis. Wichtig ist dabei, dass es in die richtige Zeit fällt. Nachdem ich seit langem an den Rand geschoben und verteufelt worden bin, werde ich, so frage ich mich, noch einmal in der Lage sein, genug denkende Traditionalisten des Rechts zu mobilisieren, um sich einzusetzen? In die Rechnung geht zu unseren Ungunsten ein, dass viele von ihnen Juden sind. Die meisten unserer Nichtjuden sind so ausschließlich mit sich selbst beschäftigt, egoistisch und karriereorientiert, dass sie ungefähr so unnütz sind wie die Zitzen an einem Eber. Brief an einen engen Freund. Unser Zensor ist nicht gekommen, bevor ich zum Gericht ging, und die Briefe vom 8. und 9. Dezember 2003 warten noch, um heute mitgenommen zu werden. Das erlaubt es mir, dir einen kurzen Überblick zu geben, was in den letzten 48 Stunden vor Gericht bezüglich meiner Kaution passiert ist und ob der Richter sich von dem Verfahren entbinden lassen würde. In der alten rechtlichen Tradition Kanadas wäre dies laut meinen Anwälten geschehen. Aber die Traditionen sind unter der neuen marxistisch-sozialistisch-liberaler Brut der Politiker und auch Richter auf der Strecke geblieben. Genau wie das in den USA und in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen ist. Der innere Regimewechsel auf allen Ebenen der deutschen Gesellschaft fand 1945 auf den Spitzen der Bajonette statt, erzwungen von den militärischen Siegern, die damals Deutschland das zufügten, was sie neuerdings dem Irak antun. Diese militärischen Eroberer merkten kaum, dass, während sie draußen auf den Schlachtfeldern Asiens, Nordafrikas und Europas waren, ein trojanisches Pferd zu Hause eine andere Sorte Besatzer ausschüttete, die schnell in die Universitäten, die Regierungsbürokratie, in die Medien und die allgemeine Gesellschaft eindrangen wie Termiten. Als dann die Karriereoffiziere ihren Dienst in Übersee abgeleistet hatten, war die Heimatfront fest im Griff der leisen Eindringlinge, die in den siegreichen Nationen an einem unblutigen Regimewechsel in aller Heimlichkeit arbeiteten. Dieser Regimewechsel war für die Siegernation genauso verheerend, wie er in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg für unsere Heimat war. Kanada, Amerika, England und Australien, wie auch das früher weiße Afrika, ließen es zu, ihre frühere Ordnung der Dinge von den Eindringlingen total und mit zerstörerischer Wirkung verändern zu lassen, so wie es 1945 und danach in Deutschland geschah. In den Siegerländern war diese Veränderung langsam und anfangs nicht wahrnehmbar, beschleunigte sich aber mit schwindelnder Schnelligkeit, als die ersten gehirngewaschenen, doch andererseits ungewaschenen Horden der 68er-Generation von den marxistisch besetzten Universitäten abgingen. Die Rudi Dutschkes, Joschka Fischers, wie auch ihre Lehrer Adorno, Marcuse, Einstein, Oppenheimer und tausende weiterer Kulturzerstörer drangen durch Infiltration gründlich in die gesamte westliche Welt ein und eroberten sie schließlich in der durchaus besten Tradition von Marx, Lenin und Trotzki-Bronstein. Ideologische Zellen waren unsere Eliteschulen sowie das Militär- und Justizwesen für eine neue Generation geworden. Bis zu den 80er Jahren war dieser Prozess nahezu abgeschlossen. Aus diesen infiltrierten Schulen ist die ganze herrschende Elite von heute hervorgegangen. Das erklärt alles. Die ganze westliche Welt warf all ihre bewährten, geehrten Traditionen in den Müll. Ihre Institutionen wurden zu bloßen Hüllen für die Eroberer, gleich den Blenden, wie sie Entenjäger im Herbst auf Feldern und im Schilf errichten, um die arglosen Wildentenschwärme zu massakrieren. Was aus diesen ideologischen Brutplätzen hervorkam, war eine Generation, geprägt und massiv beeinflusst von einer Mischung aus doktrinärem Marxismus-Leninismus, verbunden mit wohlfahrtsstaatlichem Kapitalismus der Großfirmen, im Aussehen und Handeln dem marxistischen Staatssozialismus verdächtig nah. Sie waren getarnt durch verwirrende, schön klingende Namen und Etiketten der freimaurerischen Bruderschaft der Menschen mit ihren Schlagworten von Liberté, Egalité, Fraternité. Das Denken in den Schablonen des Globalismus, eine Welt, neue Weltordnung, wurde zur neuen Norm des Tages. Alle Abweichler, von Traditionalisten bis zu Nationalisten, Rassisten oder bloßen Geschichtsrevisionisten, fanden sich sobald genauso rücksichtslos verfolgt und verunglimpft wie Traditionalisten während und nach der französischen und der bolschewistisch-jüdischen Revolution im ganzen Osteuropa. Diese Verfolgung ist in den letzten 20 Jahren schamloser, intensiver geworden und gipfelt nun in einer regelrechten Herrschaft von Gesetzlosigkeit und Terror, wie an mir vorexerziert. Wir werden jetzt symbolisch alle zu Palästinensern in unserem eigenen Land. Ich bin lediglich eines der ersten Opfer dieser neuen, auf Konterrevolutionäre und Abweichler gezielten Terrorwelle, eines kalkulierten und erwarteten Nebenprodukts des 11. September 2001. Meine Verhaftung, Entführung, Verschleppung und nachfolgende Behandlung in Kanada trägt so typisch ihre Handschrift. Mir ist völlig bewusst, dass ich genauso gut 1937 in der Moskauer Lubjanka sein könnte oder 1945 bis 1947 in Nürnberg, Dachau, Schwäbisch Hall, Rastatt oder Bad Neuendorf. Oder in Gaza 2002 bis 2003. Ich bin in einem kanadischen Guantanamo. Vom Richter war erwartet worden, er werde mehrere Entscheidungen treffen über meine Kaution und darüber, ob er abtreten und den Fall einem anderen Richter übertragen werde. Er traf keine dieser Entscheidungen. Er erlaubte mir nur, während der Anhörung neben meinem Anwalt Mr. Christie zu sitzen. Der Rest war giftiger Charaktermord an mir durch die aufeinanderfolgenden Anwälte des Einwanderungsministeriums und des Justizministeriums. Sie sind die Robespierres und Torquemadas unseres Zeitalters und unterscheiden sich nur durch ölige Heuchelei von Radenko oder Kemper in Nürnberg 1945 bis 1947. Man muss an solchen Anhörungen teilgenommen haben, um zu verstehen, wie Wyschinskis Schauprozesse in Stalins Blütezeit 1937 bis 1938 gewesen sein müssen. Oder die Prozesse gegen die deutsche Elite nach 1945 vor den alliierten Besatzungsgerichten von Nürnberg bis hinunter zu den Entnazifizierungsgerichten für niedere Parteimitglieder. Oder die Prozesse, die Hilde Benjamin in der DDR in den 50er Jahren veranstaltete. Die verliefen alle nach diesem bewährten talmudischen Muster. In meinem Fall strömten all diese Anhörungen eine formale Korrektheit und schleimige Herzlichkeit aus. Aber für den aufmerksamen Beobachter sind die alterprobten, manipulierten Vorgänge überall erkennbar. Nur das äußere Drum und Dran angelsächsischer Jurisprudenz und rechtmäßiger Tradition sind, wie die Fassade eines morschen Gebäudes, erhalten worden. Der Geist, der alles beherrscht, ist fremd. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wer meine Widersacher sind. Ein Gebäude, selbst wenn es durch Armeen gefräßiger Termiten verseucht ist, wird, mit einem neuen Verputz versehen, eine Weile stehen bleiben. Und die Bewohner werden weitermachen. So ist es mit diesen Antiterrorgesetzen. Sie gestatten, dass jede Art von mich belastendem geheimen Material, einschließlich Zeugenaussagen, in den Prozess eingeführt werden darf, was in normalen Strafverfahren nie erlaubt war. Hörensagen, doppeltes, dreifaches, vierfaches Hörensagen, zusammen mit allen möglichen Gerüchten, Lügen, gefälschten Dokumenten und geheimen Zeugen. Nichts davon können der Angeklagte oder seine Anwälte jemals durch strafrechtliche Methoden oder durch von der Verteidigung eingeführte Gutachter widerlegen und die Aussagen der Zeugen der Anklage im Kreuzverhör überprüfen. Man kann sich gegen Anschuldigungen und angebliche Dokumente, die man nicht kennt, nicht verteidigen. All diese alten, traditionellen Sicherungen sind bei Verfahren wie meinem aufgehoben. Schlimmere Verfahrensnormen als in Nürnberg herrschen vor. Es ist der Triumph talmudischen Denkens, das die Verfahren durchtränkt und in diesem Fall selbst den Richter etwas verunsichert. Manchmal führt dies bei ihm zu Bekundungen sichtbarer Frustration. Man überlegt sich, was Hunderte von Parlamentsmitgliedern sich dabei gedacht haben können, als sie diese alttestamentarischen marxistischen Gesetze billigten. Was könnten die sich gedacht haben, wenn doch 95% von ihnen Anwälte sind? Was ich zu sehen und im Gerichtssaal zu hören bekomme, ist Torquemada, Rodenko und Robespierre in schwarzen Talaren und englischer Sprache. Das ist das Gesicht der neuen Weltordnung.